obgleich er noch vor kurzem einen Augenblick lang den Wunsch gehabt hatte, in irgendeine Fühlung mit Menschen zu kommen, empfand er jetzt plötzlich bei dem ersten tatsächlich an ihn gerichteten Wort seinen gewohnten, peinlichen und gereizten Abscheu vor jedem fremden Menschen, der sich ihm zu nähern suchte. »Demnach sind Sie Student oder vielmehr gewesener Student«, fuhr der Beamte fort. »Ich dachte es mir gleich. Das macht die Erfahrung, mein Herr, die lange Erfahrung.« Und stolz auf sich tippte er mit dem Finger an seine Stirn. »Sie waren Student, haben sich gelehrten Studien gewidmet. Aber gestatten Sie...« Er erhob sich, schwankte, nahm seine Flasche und sein Gläschen und setzte sich dem jungen Manne schräg gegenüber. Er war berauscht, sprach aber rasch und geläufig, nur ab und zu, blieb ein wenig stecken und zog die Silben in die Länge. Mit einer gewissen Gier wandte er sich jetzt an Raskolnikow, als hätte auch er einen ganzen Monat mit keinem Menschen gesprochen. »Verehrter Herr«, begann er fast feierlich, »Armut ist kein Laster, das ist wahr. Ich weiß, dass Trunksucht auch keine Tugend ist, und das ist noch wahrer. Aber Bettelarmut, mein Herr, bettelarm zu sein, das ist ein Laster, jawohl. In der Armut bewahrt man noch die Anständigkeit der angeborenen Gefühle. Wenn man aber bettelarm ist, nie und nimmer. Wenn man bettelarm ist, so wird man nicht einmal mit einem Stock hinausgejagt, sondern mit einem Besen aus der menschlichen Gesellschaft hinausgefegt, damit es beleidigender sei. Und das ist gerecht. Denn wenn ich bettelarm bin, bin ich selbst als Erster bereit, mich zu kränken. Und daher kommt dann das Trinken. Mein Herr, vor einem Monat hat Herr Lebesjetnikow meine Gattin verprügelt. Meine Gattin aber ist etwas anderes als ich. Verstehen Sie? Gestatten Sie mir eine Frage, so aus reiner Neugier. Haben Sie schon mal in den Heubarken auf der Neva zu übernachten Anlass gehabt?« »Nein, noch nie«, antwortete Raskolnikow. »Wieso kommen Sie darauf?« »Nun, ich komme von dort, schlafe schon die fünfte Nacht auf den Barken.« Er schenkte sich ein, trank das Gläschen leer und versank in Gedanken. Man sah tatsächlich an seinen Kleidern und in den Haaren hie und da Spuren von Heu. Es war leicht möglich, dass er sich 5 Tage weder ausgekleidet noch gewaschen hatte. Am schmutzigsten waren seine fetten, roten Hände mit den schwarzen Fingernägeln.